Herzlich willkommen zum Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Oktober 2011 von Pfarrer Matthias Schlegel. Es liest Christian Bein. Kind, du bist uns anvertraut. Ein Kind wird geboren. Ein Mann und eine Frau bekommen ein Kind. Sie werden Vater und Mutter. Sie werden eine Familie. Durch dieses Kind verändert sich vieles in einer Familie. Gerade das erste Jahr mit einem Säugling prägt seine Umgebung grundlegend. Ist doch der Neugeborene ganz abhängig von den Erwachsenen, sodass diese sich ganz intensiv diesem kleinen Menschen zuwenden müssen. Da geht es erst einmal nur um die Grundbedürfnisse: Schlafen, Essen und körperliche Nähe. Ich weiß noch, dass wir kurz nach der Geburt unserer Tochter immer, wenn sie schlief, ganz nah an sie herangetreten sind, um zu hören, ob sie noch atmet. Eltern sind in dieser Phase sehr sensibel für die Bedürfnisse und manchmal auch sehr verunsichert. Wenn das Kind nicht einschlafen will oder in der Nacht immer wieder aufwacht und nicht weiter schläft. Wenn es nicht essen will, wenn es mit dem Stillen nicht klappt. Wenn das Kind schreit und sich kaum oder gar nicht beruhigen lässt. All dies kann Eltern an ihre psychische und physische Grenze bringen. Aber selbst wenn der Alltag mit Kind unproblematisch verläuft, ist den Eltern klar, wie zart und zerbrechlich ihr Kind ist. Etwas Neues tritt in ihr Leben. Etwas, was eine andere Dimension öffnet. Und manchmal entsteht aus dieser Atmosphäre heraus der Wunsch, das Kind taufen zu lassen. Taufe öffnet einen Raum, auf den die Eltern durch ihr Kind hingewiesen werden. Taufe verbindet mit Gott. Taufe führt in die Gemeinschaft der Christen, die sich hineingestellt wissen in den göttlichen Raum. Und in der Taufe stellt die Familie ihr Kind vor der Gemeinde in diesen göttlichen Raum mit all den Fragen, die die Zukunft dieses Kindes betreffen. Diese Fragen werden in einem Tauflied aufgenommen. Kind, du bist uns anvertraut. Wozu werden wir dich bringen? Wenn du deine Wege gehst, wessen Lieder wirst du singen? Welche Worte wirst du sagen und an welches Ziel dich wagen? Es sind Fragen, die nicht letztlich beantwortet werden können und deswegen eines Resonanzraums bedürfen, in dem Hoffnung möglich ist. Dass es dieser Hoffnung bedarf, zeigt uns unser Realitätssinn, wenn wir wach die Welt im Auge behalten. Kampf und Krieg zerreißt die Welt, einer drückt den anderen nieder. Dabei zählen Macht und Geld, Klugheit und gesunde Glieder. Mut und Freiheit, das sind Gaben, die wir bitter nötig haben. Mut und Freiheit erwarten die Eltern für ihr Kind. Erwarten sie als Gabe von Gott. Erwarten sie aus der Dimension, die vor Himmel und Erde steht. Und sie geben dieser Erwartung einen Ausdruck, indem sie ihr Kind zur Taufe bringen. Dass das nicht alleine geht, wissen Eltern, und so stellen sie sich in die Mitte der Gemeinde und singen mit. Freunde wollen wir dir sein, sollst des Friedens Brücken bauen. Denk nicht, du stehst allein, kannst der Macht der Liebe trauen. Taufen dich in Jesu Namen, er ist unsere Hoffnung. Amen. Sie hörten den Andachtspodcast des Evangelischen Kirchenkreises Unna für Oktober 2011. Text: Pfarrer Matthias Schlegel, Sprecher: Christian Bein, Musik: Fireproof Babies mit Kids Than Age. Diese Produktion ist Creative Commons lizenziert, das heißt, Sie dürfen sie als Ganzes, unbearbeitet und nicht kommerziell vervielfältigen und verbreiten, solange Sie dabei auf diese Lizenz hinweisen und den Evangelischen Kirchenkreis Unna als Urheber angeben. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und würden uns sehr über Anregungen und Kritik freuen.